بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Folgendes: heute inshallah ta'ala machen wir mit dem Thema Wakala weiter, und wir sind jetzt beim 35. Unterricht inshallah ta'ala. Und wir waren zuletzt stehen geblieben dabei zu schauen, wann eine Wakala gültig ist und in welchen Fällen sie nicht gültig ist. Und wir haben drei Fälle davon erwähnt. Und heute schauen wir uns die Bedingungen nicht der Wakala an, sondern der einzelnen beiden Personen, die betroffen sind, und zwar der Muwakkil, der Bevollmächtigende, und der Wakil, das ist der Bevollmächtigte. Und wir haben da zwei Voraussetzungen. Und die eine Voraussetzung ist die Geschäftsfähigkeit beider. Das heißt, sie müssen, auf Arabisch sagt man, ja'izu tasarruf sein. Wir haben ja gesagt, was Geschäftsfähigkeit bedeutet. Aber ich sag mal, salopp ausgedrückt, es müssen Personen sein, die juristisch gesehen einen Kaufvertrag oder einen Mietsvertrag oder was auch immer beabsichtigt wird durch die Wakala eingehen können. Das kann zum Beispiel ein Kleinkind nicht, wie wir gesagt haben, oder ein Erwachsener, der geistig zurückgeblieben ist, nicht. Deswegen ist die Geschäftsfähigkeit wichtig, und dazu gehört auch, dass er nicht mahjur ist, das wir auch schon gesprochen haben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass derjenige, der jemand anderes bevollmächtigt, also der Muwakkil, dass er selbst eine Person sein muss, die das, was sie in Auftrag gibt, auch selbst machen darf. Okay? Also du darfst nichts in Auftrag geben, was du selbst nicht machen darfst. Für uns würde es ja das umgehen, sozusagen. Du kannst selbst immer, also gibst jemand anderen einen Auftrag. Ja? Das geht nicht. Weil grundsätzlich gilt der Wakil, gilt, dass der Wakil handelt im Namen des Muwakkil. Ja? Und deswegen ist das der Fall. Beispiel, klassisches Beispiel dafür wäre, was darf eine Person aus islamischer Perspektive nicht selbst machen? Zum Beispiel eine Frau darf nicht jemanden beauftragen, sie zu verheiraten. Eine Frau darf nicht sagen, du verheirate mich an die Person so und so. Das geht nicht. Warum? Weil sie ja selbst nicht sich verheiraten darf. Versteht? Und das gilt unter der Mehrheit der Gelehrten. Eine Frau wird verheiratet und verheiratet sich nicht selbst. Und wenn sie das nicht darf, dann darf sie auch nicht zu einem anderen Person sagen, du verheiratest du mich an den Mann so und so. Eine Ausnahme, machen manche Ulama, rahimahullah ta'ala, aufgrund des Istihsan bei einem Kind, das Mumayyiz ist. Mumayyiz, haben wir gesagt, ist ein Kind, das 7 Jahre alt ist, aber noch nicht die Vollreife, also über mindestens 7 Jahre alt ist, aber noch nicht die Vollreife. Ich habe zum Beispiel ein 10-Jähriger, ein 9-Jähriger, ein 8-Jähriger. Solche Personen werden manchmal von ihren Eltern mit Dingen beauftragt, und normalerweise müssten solche Wakala für ungültig erklärt werden. Warum? Weil die sind ja nicht geschäftsfähig. Richtig? Aber trotzdem sehen wir in der Praxis, dass es gang und gäbe ist, dass in manchen Ländern zumindest, dass jemand, der 9 Jahre ist, 10 Jahre alt ist, 11 Jahre alt ist, Geschäfte tätigt, indem sein Vater ihm einen Groschen gibt und dieser im nächsten Laden das Brot kauft oder die Zeitung besorgt oder was auch immer. Und das heißt, hier wird stillschweigend vorausgesetzt, dass der Vater damit einverstanden ist, und es geht auch nicht um große Beträge. Und wie gesagt, aufgrund von Istihsan haben manche Gelehrte diese Sache ausgenommen, weil normalerweise dürfte das eigentlich nicht erlaubt sein. Eine weitere wichtige Thematik in Bezug auf die Wakala ist: darf ein Wakil eine andere Person beauftragen. Darf ein Wakil, jemand, der eine Vollmacht erhalten hat, selbst wiederum eine andere Person zu einem Wakil ernennen? Das ist eine sehr wichtige Frage, und dabei müssen wir Fallunterscheidungen machen, und wir können diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Stellt euch vor, erster Fall ist, jemand beauftragt eine andere Person mit einer Aufgabe, und diese Aufgabe, über sie ist allseits bekannt, dass der Wakil die alleine nicht ausführen kann. Okay? Das ist der erste Fall. Das heißt, jemand, eine A, Person A beauftragt B, aber es ist allseits bekannt, dass B jemanden anderen damit ebenfalls zusätzlich beauftragen wird oder jemand anderes damit beauftragt und sie selbst nicht die Sache durchführen wird. Okay? Das ist der erste Fall. Schauen uns dazu auch gleich ein paar Beispiele an, inshallah. Der zweite Fall ist, A beauftragt B mit einer Sache, bei der B Unterstützung braucht. Er kann diese Aufgabe nicht alleine bewältigen. Und der Fall C ist, A beauftragt B mit einer Aufgabe und B könnte diese Aufgabe ohne weiteres selbst übernehmen. Und in allen drei Fällen stellen wir uns die Frage, was ist, wenn B eine Person C beauftragt? Ist dann das gültig oder nicht gültig? Das heißt, beinhaltet die Wakala von A an B auch automatisch die Erlaubnis, dass B eine weitere Person damit beauftragen darf? Ja oder nein? Und Fall Nummer 1 im ersten Fall sind, das heißt, der erste Fall war welcher? Der Fall, in dem B beauftragt wird mit einer Aufgabe, von der bekannt ist, dass sie diese Aufgabe nicht alleine bewältigen wird. Ja? In diesem Fall sind die Gelehrten sich fast darüber einig, dass B eine weitere Wakala ausstellen darf. Und ein Beispiel dafür wäre, wenn A zu B sagt, ich beauftrage dich, mein Gebäude zu reinigen. Stell dir vor, ein Hochhaus mit 10 Etagen oder ein Hotel, und die Person B ist wohl der Vertreter einer Reinigungsfirma, und dann braucht er nicht jeden einzelnen Arbeiter damit beauftragen, sondern die Wakala von A nach B beinhaltet automatisch die Wakala von B an entsprechende Personen, die diese Aufgabe auch erfüllen können. Und welche Voraussetzungen da geben, werden wir gleich noch sehen, inshallah ta'ala. Aber entscheidend ist, genauso ein anderes Beispiel, A beauftragt B, bau mir, und B ist der Eigentümer einer Baufirma, und sagt, ihr bau mir ein Haus. Okay? Und da wohl kaum eine Person alleine sein Haus bauen wird, ist es stillschweigend vorausgesetzt, dass B auch jemand anderen damit beauftragen darf, auch wenn er es nicht eindeutig gesagt hat. Ja. Ein zweiter Fall wäre eine kleinere Angelegenheit, die man natürlich selbst bewältigen kann, aber das wird in der Regel nicht erwartet, dass eine Person das alleine macht, wie zum Beispiel ein Feld bestellen, ein Feld sehen, ein ganzes Haus zu reinigen, je nachdem, was es erfordert. In solchen Angelegenheiten ebenfalls sind die allermeisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, der Ansicht, dass diese zweite Wakala unter die erste fällt und gültig ist und erlaubt ist, also sahih ist. Natürlich gibt es Bedingungen für die Person C oder die Personengruppe C, wenn es mehrere sind. Die Bedingung ist natürlich, dass es Personen sind, die für diese Aufgabe geeignet sind. Und wenn er also jemanden zum Reinigen eines Gebäudes Leute beauftragt, die mit solchen Angelegenheiten vertraut sind, dann ist es in Ordnung. Allerdings sollte er Leute beauftragen, die sich bei solchen Sachen nicht auskennen um vielleicht Geld zu sparen oder ähnliches, dann war das sicherlich nicht im Sinne des Muwakkil A. Und dann würde B eben die Verantwortung dafür tragen. Warum? Weil der Wakil muss immer im Sinne des Muwakkil handeln, zu seinen Gunsten handeln. Handelt er nicht zu seinen Gunsten oder außerhalb seiner Wakala, außerhalb seiner Vollmacht, dann haftet er dafür, weil das ist fahrlässig. Die zweite Bedingung ist natürlich, dass die Person, die von B als zweites beauftragt wird, also die eine zweite Wakala praktisch ausstellt, muss adl sein. Warum? Weil wenn sie selbst nicht adl wäre, selbst wenn sie ihre Aufgabe erfüllen könnte, selbst wenn sie ihre Aufgabe erfüllen könnte und ordentlich reinigen kann oder ein Haus errichten kann oder eine Leitung legen kann, je nachdem, womit die Person C beauftragt worden ist, aber sie ist zum Beispiel unehrlich und betrügt oder hält sich nicht an die Verträge oder stiehlt, klaut, dann hat A auch wiederum nichts davon. Deswegen die zwei entscheidenden Bedingungen sind, dass diese Person erstens der Aufgabe gewachsen ist, geeignet ist für diese Aufgabe und zweitens, dass sie redlich ist. Wir haben den dritten Fall noch. Der dritte Fall wäre, wenn man jemanden beauftragt, der diese Aufgabe erledigen kann, allerdings beauftragt er jemand anderes, aus welchen Gründen auch immer. Beispiel dafür, du beauftragst einen Immobilienmakler mit dem Verkauf deines Hauses. Daraufhin beauftragt er einen anderen Immobilienmakler, der diese Aufgabe übernimmt. In diesem Fall sind die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, und das ist auch die richtige Ansicht, dass diese Wakala unrechtmäßig ist. Unrechtmäßig, weil es gibt ja einen Grund, warum A B damit beauftragt hat. Und wenn B eine Person C beauftragt, dann ist das nicht mehr im Sinne der Person A. Ist nicht mehr im Sinne des Muwakkil. Und deswegen, wenn die Person B das macht, dann würde sie das auf eigene Verantwortung machen. Und manche Gelehrte erlauben das, man es auch an andere Personen weitergibt. Sollte allerdings der Muwakkil eindeutig sagen, ich beauftrage dich und erlaube dir nicht, jemand anderen damit zu beauftragen, dann ist die Sache eindeutig und dann sind sich alle Gelehrten darüber einig, dass sollte B C damit beauftragen, ist diese Wakala fasid. Wir haben gelernt, dass eine Wakala ein Vertrag ist, ein Akt ist, wie jeder andere auch. Und bei jedem Vertrag stellt sich die Frage, ist dieser Vertrag bindend oder eben nicht? Also ist man dazu verpflichtet, diesen Vertrag zu erfüllen, oder hat man auch die Möglichkeit, aus dem Vertrag jederzeit auszusteigen? Oder, dritter Fall, der eine ist verpflichtet, verbunden, der andere nicht. Das sind drei denkbare Möglichkeiten. Entweder beide sind ungebunden an den Vertrag, oder beide sind gebunden, oder einer von beiden ist gebunden und der andere nicht. Gebunden auf Arabisch bedeutet lazim, und ein beidseitig gebundener Vertrag ist zum Beispiel ein Bay'-Vertrag. Ja? Wenn der einmal abgeschlossen ist, kann keiner hinterher sagen, ich trete aus dem Bay'-Vertrag zurück, außer mit Erlaubnis des anderen. Ja? Das ist aber ein anderes, aber trotzdem, dieser Vertrag ist verbindlich. Ja? Ein Vertrag, der beidseitig ungebunden ist, ist die Wakala zum Beispiel, in der wir uns jetzt gerade befinden. Das heißt, es ist ein Vertrag, den zwei Leute eingehen, ein Muwakkil und ein Wakil. Allerdings haben beide jederzeit das Recht, diese Wakala, diesen Vertrag aufzulösen. Beispiel A beauftragt B, ein Auto zu kaufen. Daraufhin macht sich B auf die Suche und kurz bevor B das Auto gekauft hat, entscheidet sich A um und sagt, ich ziehe meine Vollmacht zurück, ich möchte dich doch nicht mehr beauftragen, dieses Auto zu kaufen. Und das umgekehrt gilt genau das Gleiche. Erst recht natürlich, wenn B sagt, ja, ich nehme diese Wakala an, und er guckt sich um und entscheidet sich dann irgendwann, sagt, nee, ich möchte es doch nicht kaufen, dann ist es auch gar kein Problem. Es gibt keine Verpflichtung. Ja. Und ich meine, der Wakala-Vertrag ist ja eine Art Erleichterung für den Muwakkil. Das heißt also, B tut A einen Gefallen. Der Wakil tut dem Muwakkil einen Gefallen, weil er in seinem Namen etwas erledigt. Und wenn jemand einem anderen einen Gefallen tut, das Freiwilliges tut, wozu er nicht verpflichtet ist, dann kannst du auch ihm nichts, kannst du ihn auch nicht kritisieren dafür, wenn er irgendwann mal sagt, ich möchte doch nicht mehr. Einer spendet dir jeden Monat 10 Euro oder gibt dir eine Sadaqa von 10 Euro jeden Monat, und im nächsten Monat sagt er, diesen Monat möchte ich dir nichts mehr geben. Dann tut er eben nichts Schlechtes, sondern erhält das freiwillig Gute zurück. Ja, das ist er. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ma 'ala al-muhsinina min sabil. Das heißt, gegen die Gutestuenden gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Einer, der die jeden Tag dich abholt von zu Hause und zur Moschee fährt oder jeden Tag dich abholt und zur Arbeit fährt und das freiwillig macht von seiner Seite aus, wenn er es eines Tages nicht macht, dann hat er dir nichts Schlechtes getan, sondern er hat etwas Gutes nicht getan. Ja, und das ist, dafür ist er nicht zu belangen, dafür darf man ihn nicht angreifen, ihn nicht kritisieren. Und der Wakil ist ein gutes Tunender. Anders sieht es natürlich aus, wenn Geld im Spiel ist. Das heißt, wenn es ein Lohnvertrag ist, wenn es Lohnarbeit ist, auf Arabisch, wenn es eine Ujra gibt, wenn er sagt, wie ein Angestellter mit seinem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber sagt zu seinem Angestellten, geh du für mich zum Markt und kauf für mich ein Kilo Äpfel. Und er wird für diese Aufgabe bezahlt. Ja? Dann ist er natürlich an den Vertrag gebunden, je nachdem, was im Vertrag steht. Aber das kommt darauf an, was sie ausgemacht haben. Und das, was sie ausgemacht haben, gilt dann für sie beide. Wenn man einen Vertrag eingegangen ist, kann es auch sein, dass er irgendwann mal wieder aufgelöst wird. Und die Frage ist, wie wird ein Wakala-Vertrag aufgelöst? Es gibt mehrere Gründe. Grund Nummer eins, einer von beiden sagt, ich möchte von diesem Wakala-Vertrag zurücktreten. Das haben wir ja gesagt, weil es ja unverbindlich, der Vertrag. Nicht lazim, wie man sagt auf Arabisch. Der zweite Fall ist der Tod. Sobald einer von beiden verstirbt, ist der Vertrag sofort aufgelöst. Und das sind jetzt die zwei Fälle, die uns interessieren. Natürlich könnte man auch sagen, sobald eine der Bedingungen für die Gültigkeit des Wakala-Vertrages verletzt ist, dann ist der Vertrag auch aufgelöst. Aber das versteht sich von selbst. Also das braucht man nicht extra erwähnen. Das ist wie wenn ich sage, wodurch wird dein Salah ungültig? Ja? Indem du es zum Beispiel einfach unterbrichst und wegläufst. Okay? Aber natürlich auch, wenn du dein Wudu verlierst, weil das war ja Voraussetzung für die Gültigkeit. Und hier genau das Gleiche, wenn der Wakil oder der Muwakkil seine Geschäftsfähigkeit verliert, dann natürlich ist der Vertrag auch aufgelöst, logischerweise. Aber das, wie gesagt, ist eher uninteressant, weil es versteht sich von selbst. Wir haben es ja vorausgesetzt. Wir haben aber gerade eben den Tod erwähnt. Und wie man so schön sagt, wer ist, auf Arabisch sagt man, wer ist der Bruder des Todes? Der Schlaf. Der Schlaf ist nichts anderes als eine Art Tod. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Allah ruft die Seelen, Allah subhanahu wa ta'ala ruft die Seelen ab, derjenigen, die gestorben sind. Und auch derjenigen, die nicht gestorben sind, während sie schlafen. Und in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was ist mit einer Person, die schläft? Denn eine Person, die schläft, ist nicht mehr geschäftsfähig und ist auch nicht mehr schuldfähig. Richtig? Ist nicht mehr geschäftsfähig, nicht mehr schuldfähig. Deswegen, wenn ein Schlafender im Schlaf etwas sagt, was Kufr wäre, würde er nicht dafür belangt werden. Richtig? Und wenn jemand im Schlaf eine eine Bewegung macht und wenn eine Mutter zum Beispiel im Schlaf sich wendet und sich auf seinen Säugling legt und das Säugling dadurch erstickt, dann ist die Mutter keine Mörderin deswegen. Ja. Sie hat zwar den Tod verursacht, aber sie trägt deswegen keine Sünde für diese Tat, die sie begangen hat. Und in diesem Fall stellt sich eben die Frage, was ist mit der Wakala? Was ist mit der Wakala? Und wir sagen, es gibt eine Regel, was es die Anwendung findet. Und zwar im Dorfdeutsch habe ich das mal so übersetzt. Eine abwesende Eigenschaft wird in diesem Fall behandelt wie eine anwesende Eigenschaft. Auf Arabisch würde man sagen, تنزيل المعدوم منزلة المفقود. Es gibt bestimmte Situationen, in denen eine entscheidende Eigenschaft nicht vorhanden ist. Okay? In diesem Fall ist es die Geschäftsfähigkeit oder die Schuldfähigkeit. Wir tun aber so, als wäre sie vorhanden. Wir tun aber so, als wäre sie vorhanden. Und diese Regel ist eine wichtige Regel, denn sie spielt eine Rolle in ganz, sag ich mal, banalen Situationen. Wir alle würden so entscheiden. Also eine Person, die schläft und im Schlaf verstirbt. Welcher Religion schreiben wir sie zu? Wir würden schauen auf die Religion, die er gehabt hat, beim Einschlafen. Schlief er als Muslim ein und verstirbt, behandeln wir ihn, als wäre er ein Muslim, oder nicht? Obwohl in dem Moment, in dem er verstirbt, hat er keinen Verstand. Er hat keinen Verstand. Er hat keine Absicht. Ja. Und trotzdem behandeln wir ihn so, als wäre er ein Muslim. Umgekehrt genauso. Jemand, ein Kafir schläft ein. In dem Moment, wo er schläft, begeht er keine Sünde, weil er ist geistig abwesend. Okay? Und deswegen, wie ich gesagt habe, im Schlaf, wenn eine Sünde begehen würde, würden wir ihn nicht dafür belangen, weil er hat das nicht beabsichtigt. Aber trotzdem schauen wir auf den Zustand, den er vor dem Schlaf gehabt hat und behandeln wir ihn so entsprechend. Das nennt man Tanzil al-Ma'dum, Manzilat al-Mawjud. Was habe ich gesagt? Ma'dum vorhin. Ne? Auf jeden Fall, das bedeutet, wir tun so, als wäre die abwesende Eigenschaft da. Weil irgendwas müssen wir mit dem machen. Also irgendwie müssen wir ihn behandeln. Irgendwie müssen wir wissen, wie heißt es. Und hier in diesem Fall genau das Gleiche. Der Schlafende, wir geben ihm die Situation vor dem Schlaf. Und sowieso den Schlaf zu vergleichen mit dem Tod, der Vergleich funktioniert vielleicht in Bezug auf die unsichtbare Welt. Ja, Al-Ghaib, wie Allah subhanahu wa ta'ala über die Seele gesprochen hat. Aber ansonsten kann man ja nicht sagen, dass der Schlaf das gleiche ist wie der Tod. Der eine wacht auf, der andere wacht nicht mehr auf. Ja? Das ist schon ein entscheidender Unterschied. طيب. Dann kommen wir zu einer weiteren Angelegenheit, die auch selten vorkommt, aber von Bedeutung sein kann. Und zwar darf ein Wakil bei sich selbst einkaufen. Natürlich, diese Frage setzt voraus, dass jemand einen anderen mit dem Verkaufen oder Einkaufen beauftragt. Okay? Also du sagst zu deinem Wakil, verkaufe mein Auto für einen guten Preis. In dem Moment sagt er, okay, kein Problem, ich nehme das an. Er geht los, will das Auto verkaufen und sagt irgendwann mal, hallo, ich kann das Auto auch selbst kaufen. Und er kauft es jetzt von sich selbst. Er ist praktisch Käufer und Verkäufer in einem. Okay, das ist die Fragestellung. Und was ist das Problem dabei? Das Problem dabei ist nicht, dass er ein und dieselbe Person ist, weil er kann Käufer sein und er ist Verkäufer durch die Wakala von dem Wakil. Okay, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass man ihn vorwerfen kann, könnte, dass er zu seinen Gunsten handelt und nicht zugunsten des Muwakkil. Okay? Weil logischerweise, weil es kommt jetzt zu einem Interessenskonflikt. Er spielt zwei Personen und beide haben ein Interesse, möglichst gut davon zu kommen. Ja? Und wir sagen, grundsätzlich gesehen ist die Sache unproblematisch und es darf der Wakil darf bei sich selbst einkaufen. Warum? Weil der Wakil vertrauenswürdig ist. Der Wakil ist grundsätzlich Amin. Das heißt, du kannst mir nicht weismachen, dass du jemanden beauftragst, dem du nicht vertraust. Die Voraussetzung ist, oder grundsätzlich kann ich davon ausgehen, dass du nie nur jemanden beauftragst, dem du vertraust. Okay? Und wenn du jemandem vertraust, dann ist auch diese Wakala unproblematisch. Das heißt also, wenn er nicht zum Nachteil des Wakil handelt, des Muwakkil handelt, indem er zum Beispiel sich informiert, was ist der normale Preis für das Auto so und so, und zieht ein bisschen was davon ab, weil er unbedingt das Auto haben will oder was auch immer er für seinen Muwakkil verkauft, dann ist die Sache unproblematisch und der Kauf gilt. Und der Kauf gilt, also es geht dann auch nicht mehr, dass der Muwakkil nachher sagt, ich möchte doch nicht verkaufen oder sowas. Und der Kauf abgeschlossen ist, dann ist er verbindlich, ja, beidseitig verpflichtend. Natürlich ist das hier der Fall, wenn der Muwakkil seine Wakala nicht einschränkt. Sollte er, Wakala einschränken und sagen, nein, ich möchte, dass du es jemandem verkaufst, allerdings nicht dir selbst, dann ist die Sache eindeutig. Richtig? Und es ist nur interessant der Fall, wenn man die Sache nicht weiter einschränkt. Natürlich, wir reden hier immer über das Kaufen und Verkaufen, aber was, wenn jemand geschäftsfähig ist und kaufen und verkaufen, dann darf er auch mieten und vermieten, darf er auch schenken. Ja? Das sind ja alles die gleiche Kategorie, weil letztendlich geht es darum, dass er Thaman oder Muthman hergibt und nichts dafür bekommt oder eben Thaman oder Muthman bekommt oder eine Leistung bekommt. Ja? Aber deswegen diese, und auch darauf aufbauend, sollte jemand eine andere Person Geld geben, Zakat geben. Also er gibt dir Zakat, sagt, bitteschön, gib diese Zakat einem armen Menschen. Und der Wakil sagt sich, ich selbst bin arm. Ich bin selbst einer der 8 Kategorien, die Allah im Koran erwähnt hat. Also nehme ich die Zakat für mich selbst. Gilt genau das Gleiche, ist unproblematisch. Ja. Es gibt keinen Grund, ihn auszuschließen, wenn er selbst zu dieser Kategorie gehört. Es sei denn, der Muwakkil hat eindeutig gesagt, nimm du es nicht, dann gib es jemand anderem. Eine weitere Fragestellung, gerade heutzutage, wenn die Leute handeln, handeln sie sehr oft nicht mehr nur im eigenen Land, sondern über die Grenzen hinaus. Und dann kann es auch sein, dass unterschiedliche Zahlungsmittel im Spiel sind. Und hier ist eben die Frage, welchen Gegenwert muss der Wakil entgegennehmen? Und da kommt es natürlich erstmal darauf an, was hat denn der Muwakkil überhaupt gesagt? Hat er zu ihm gesagt, hier ist mein Auto, ich möchte dafür, dass du es verkaufst. In diesem Fall 1000 Euro ist eine Art Thaman. Und der Wakil hat nicht das Recht, jetzt etwas anderes entgegenzunehmen als 1000 Euro, weil er ihm gesagt hat, ich möchte es für 1000 Euro. Wenn er zu ihm gesagt hat, verkauf es mir für einen Wert mindestens 1000 Euro, also nach oben wird er wohl kaum eine Grenze setzen, aber mindestens 1000 Euro, dann natürlich hat der andere einen Spielraum und kann dafür mehr entgegennehmen. Aber grundsätzlich gesehen muss der Wakil auch die Währung entgegennehmen, die gerade im Umlauf ist. Noch einmal, wir gehen immer davon aus, dass der Wakil das nicht festgesetzt hat. Der Muwakkil das nicht festgesetzt hat. Dass er zum Beispiel gesagt hat, verkaufe mir das für einen angemessenen Preis. Okay. Wir sind zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland ist der Euro gang und gäbe heutzutage. Also sollte er eine andere Währung entgegennehmen, wäre das nicht im Sinne des Muwakkil. Warum? Weil es entweder zum Beispiel zu Wertverlust kommen kann oder noch viel wichtiger, der Aufwand des Geldwechsels. Der Aufwand des Geldwechsels. Ja? Warum soll er diese Last auf sich nehmen, wenn er ihm eindeutig gesagt hat, nimm oder wenn er eigentlich das entgegennehmen sollte, was gang und gäbe ist, also wie der Urf es besagt. Ja, sollte es allerdings in einem Land mehr als eine Währung geben, die im Umlauf ist, dann schaut man natürlich auf die Währung, die meistens im Umlauf ist. Und sollte beides gleichermaßen vertreten sein, dann kann man auch, hat man auch die Wahl. Wenn ein Muwakkil jemanden beauftragt, etwas zu kaufen, jemand sagt zu dir, kaufe mir bitte ein Auto der Marke so und so, dann hat man normalerweise mehrere Möglichkeiten zu kaufen. Entweder man kauft und zahlt bar oder man kauft auf Rechnung, das heißt auf Schulden. Und grundsätzlich gesehen gilt, wenn jemand kauft, dann kauft er nicht auf Schulden, sondern er kauft, wie heißt es, bar. Und das ist ja auch die Ansicht der meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, und das ist auch die richtige Ansicht. Das heißt, der Wakil, der Bevollmächtigte, bewegt sich im Rahmen des Geldes, was da ist, und nicht im Rahmen dessen, was nicht da ist, weil diese Welt hat kein Ende und Schulden kann man sich machen, so viel, so, es gibt keinen Höchstbetrag an Schulden. Deswegen grundsätzlich gilt, sollte der Wakil außerhalb seiner Wakala arbeiten, das heißt, sollte er etwas kaufen auf Schulden, dann muss der Muwakkil nicht damit einverstanden sein. Und es kann auch sein, dass er im Nachhinein einverstanden ist. Das wäre eine angemessene Sache. Aber er muss nicht damit einverstanden sein. Und der Wakil hätte außerhalb seiner Wakala gehandelt. Die nächste Thematik ist, was ist, wenn der Wakil zu teuer einkauft oder zu günstig verkauft? Entweder, wenn er also zu teuer einkauft, dann schadet er seinem Wakil. Und genauso, wenn er etwas zu günstig verkauft, schadet er ihm ebenfalls. Und es kann auch umgekehrt sein, dass er ihm etwas eine Wohltat leistet, wie in dem Hadith, den wir letztes Mal gesehen haben, als der eine Sahabi für den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einem Dinar nicht nur ein Schaf gekauft hat, sondern sogar zwei Schafe gekauft hat. Und der Prophet sallallahu hat das durchgehen lassen. Also ist es unproblematisch, ne, wenn jemand zu deinen Gunsten handelt. Also etwas über seinen, weniger bezahlt als der eigentliche Wert ist oder mehr bekommt als etwas eigentlich wert ist, wenn er es verkauft. Aber uns interessiert eher der Schadensfall, wenn jemand also etwas für einen überdurchschnittlichen Preis kauft. Woher weiß man das? Man guckt, was gang und gäbe ist. Auf Arabisch heißt es Al-Adatu Muhakkama. Das ist eine der fünf fundamentalen Grundsätze im Fiqh. Und auf Deutsch kann man übersetzen mit das, was gang und gäbe ist, ist relevant. Das, was gang und gäbe ist, ist relevant. Ein Auto der Marke so und so, mit so und so vielen Kilometern, unfallfrei und so weiter und so fort, hat normalerweise einen Wert von 5.000 Euro und er bezahlt 6.000 dafür oder 7.000 dafür. Er hat also eindeutig zu Ungunsten seines Muwakkil gehandelt. Und wenn er das gemacht hat, dann haftet er dafür. Das heißt also, der Muwakkil kann sagen, ich bin nicht damit einverstanden, ich möchte es nicht haben, Der Kaufvertrag gilt trotzdem, aber auf wen lastet er? Auf dem Wakil. Und deswegen noch einmal, wie wir auch letztes Mal gesagt haben, soll man aufpassen, bevor man eine Wakala überhaupt annimmt. Man soll sie annehmen, man soll helfen, man soll Gutes tun, wenn man davon überzeugt ist, dass man das auch tun kann. Ansonsten soll man lieber die Finger davon lassen. Weil manche Leute wollen Gutes tun, wollen anderen helfen bei ihrer Zakat, bei ihren Spenden, bei islamischen Projekten und so weiter und so fort, aber sie merken nicht, dass sie sich Amanat aufbürden, die sie nicht mehr loswerden, weil sie nicht bewältigen können. Und die Menschen haben dann Erwartungen, und wann macht er die Aufgabe und warum braucht er so lange und so weiter und so fort. Er will Gutes machen, aber er hat nicht die Kapazität, um diese Sache umzusetzen. Manchmal gibt es natürlich auch Spannbreiten. Also die Experten sind sich auch nicht immer einig, wie viel wert ein Auto ist. Aber es ist dann zum Beispiel ein Auto wert 5.000 Euro bis 5.500 Euro oder 5.000 Euro bis 6.000 Euro. Darüber hinaus würde jeder sagen, es ist zu teuer. Darunter würde jeder sagen, es ist günstig. Also hat er die Spannweite, kann man sagen. Wenn er in diesem Bereich gehandelt hat, dann ist es in Ordnung. Und hier sehen wir auch wieder, dass der Gelehrte, der Faqih oder auch der Mufti oder auch der Richter bei solchen Angelegenheiten immer wieder zurückkehren muss zu den jeweiligen Experten und alleine gar nicht urteilen kann. Und deswegen lernen wir diese allgemeinen Regeln, aber es spricht nichts dagegen, dass sie im Detail von Zeit zu Zeit, von Ort zu Ort, von Thema zu Thema angepasst werden. Indem man zum Beispiel sagt, dieses Jahr zum Beispiel eine Wakala gültig, wenn man in einem Bereich handelt von bis und die ganzen Bedingungen dazu stellt. Und im Jahr darauf sagt man, die Preise haben sich geändert, die Nachfrage ist geringer geworden, der Preis ist gesunken oder die Nachfrage ist größer und der Preis ist gestiegen. Also passen wir auch entsprechend unsere Regeln an, wann wir sagen, dass die Wakala gültig ist und wann sie ungültig ist. Klassisches Beispiel, eine Frau heiratet einen Mann oder umgekehrt, und sie einigen sich nicht auf einen Mahr. Sie haben das vergessen. Im Eifer des Gefechts haben sie geheiratet, haben gar nicht an den Mahr gedacht. Ja. Die Ehe ist zweifellos gültig. Aber die Frage ist jetzt, was steht der Frau zu? Kann sein, man sagt, in diesem Jahr war durchschnittlich der Mahr in der Gegend, in Deutschland, in der Ortschaft so und so, war er durchschnittlich 10.000 Euro. Also geben wir auch dieser Frau das Recht auf 10.000 Euro. Im Jahr darauf wird diese Zahl revidiert und man sagt, die Männer sind alle arbeitslos geworden, der Mahr ist gesunken auf durchschnittlich 7.000 Euro. Also in diesem Jahr würde einer Frau dieser Art nur 7.000 Euro zustehen. Ja. Das heißt, das, was Ada ist, das, was gang und gäbe ist, spielt eine große Rolle, gerade bei Meinungsverschiedenheiten und bei Geld, wie man so schön sagt, hört die Freundschaft auf. Ja. Wenn jemand dann die nächste Frage ist, was ist, wenn der Wakil eine Mangelware erwirbt? Wir haben schon mal darüber gesprochen, wie es ist, wenn man eine Ware erwirbt und einen Mangel daran feststellt. Und wir haben gesagt, grundsätzlich gesehen, wenn man von diesem Mangel nichts wusste und der Mangel, den stellt man erst danach fest, aber er war vor dem Vertrag schon da, dann hat man das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Sofern dieser Mangel natürlich erheblich ist. Also bei einem Gebrauchtwagen, das 20 Jahre alt ist, und man stellt dann am Stoßdämpfer einen kleinen Kratzer fest, das ist kein Mangel, der erheblich ist. Aber wenn es ein Neuwagen war und man stellt einen festen Kratzer dran, hat man sicherlich das Recht, Einspruch zu legen. Die Frage ist aber hier, wie sieht es aus mit dem Wakil, in diesem Fall der Bevollmächtigte ist derjenige, der diesen Kaufvertrag eingegangen ist. Auch hier unterscheiden wir wieder, ob es etwas Bedeutsames war oder nicht Bedeutsames war. Bedeutsam bei einem Auto wäre zum Beispiel, man kauft das Auto und es geht gar nicht an. Oder die Reifen fehlen. Oder was auch immer. In warmen Ländern fehlt die Klimaanlage. Das wären alles sicherlich Mängel, die bedeutsam sind. Wenn der Wakil nichts vom Mangel wusste, dann hat er das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Das heißt, verzehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. Weil wenn er Geld bekommt und dafür nicht entsprechende Leistung, dann hat er das Geld zu Unrecht genommen. Und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist auch deutlich darauf hin, denn er sagte, alaihi salatu wasallam, schnürt weder die Kamele noch die Schafe und Ziegen. Was heißt schnüren? Das heißt, dass man die Euter oder das Melken unterbindet, dass man das Melken unterbindet, sodass die Euter groß und prächtig erscheinen, sodass der Käufer denkt, das sind Tiere, die viel Milch hergeben. Und dann sagt der Prophet a.s.w., wer sie hiernach gekauft hat, und nach dem Melken, der hat nach dem Melken die Wahl. Der hat nach dem Melken die Wahl. Wenn er damit zufrieden ist, darf er sie behalten. Wenn er nicht damit zufrieden ist, soll er sie zusammen mit einem Sack oder einem Sa' Tamr Datteln zurückgeben. In diesem Hadith hat der Prophet a.s.w. Eindeutig jemandem das Recht gegeben, vom Kaufvertrag zurückzutreten, sofern man einen bedeutsamen Mangel festgestellt hat. Und wer eine Kuh kauft, die eigentlich melken wollte und feststellt, dass sie wenig Milch hat, so ist es mit Sicherheit ein Mangel. Erst recht, wenn man versucht hat, ihn reinzulegen. Ja, und sollte der Wakil vom Mangel gewusst haben, und das ist das Problem, dann haftet er dafür. Dann haftet er dafür. Dann könnte der Muwakkil sagen, ich möchte diese Ware nicht haben. Und dann würde der Kaufvertrag wäre gültig zwischen dem Wakil und dem anderen Vertragspartner. Und der Muwakkil muss den Betrag dafür nicht bezahlen oder diese Ware nicht entgegennehmen, je nachdem, weil eben der Wakil nicht im Sinne des Muwakkil gehandelt hat. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallam tasliman kathir.